Irgendwann lebt jeder jemand anderen. Irgendwie gehen Liebe wie ins Netz. Etwas in deinem Kuss grad sagt mir, mein Irgendwann ist jetzt. Irgendwo findet jeder mal jemanden. Niemand weiß, wo zeigt sich Liebe dir. Etwas in meinem Herz sagt ständig, mein Irgendwo ist hier. Wenn es denn nur liegt in meiner Macht, wünscht ich mir jede Frau mit deinem Charme. Denn dann fängt jeden Tag und jede Nacht ein jeder Mann, was ich finde, in deinen Armen. Irgendwann liebt jeder jemand anderen. Und es war auch schon höchste Zeit für mich. Doch deine Liebe, was wert zu warten auf jemanden wie dich? Irgendwann liebt jeder jemand anderen. Und es war auch schon höchste Zeit für mich. Doch deine Liebe, was wert zu warten auf jemanden.